23. Dezember. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Gelesen von Jeanette Melek. Das Weihnachtslied von Lina Walter. Einleitung. Die Adventszeit hatte begonnen. Am Morgen war der erste Schnee gefallen. Jetzt erglänzte der Abendhimmel klar und rein. Die mit den feinen Kristallen des Raureifs geschmückten Zweige hoben sich scharf ab von seinem leuchtenden Hintergrunde. Vom nahen Rhein herüber hörte man die Stimmen jubelnder Kinder, die zum ersten Mal in diesem Jahre auf ihren Handschlitten die rasche, immer aufs Neue beginnende Reise machten, vom Hügel zur darunter liegenden Wiese. Am Ende einer Lindenallee, die mit ihren feinen Zweigen ein besonders strahlendes Bild in der lichten Landschaft abgab, wenige Minuten nur von der kleinen Stadt entfernt, öffnete sich jetzt die Türe eines großen grauen Hauses. Und mit leisem, fröhlichem Geplauder erschienen auf der Schwelle etwa 20 bis 25 jugendliche Gestalten. Einige schon jungfräulich erscheinend, andere noch in der Kindheit stehend. Sobald sie die breite Freitreppe verließen, war es, als sei ein Trupp gefangener Vögel in Freiheit gesetzt worden. Die Älteren wanderten paarweis oder zu dreien plaudernd dahin. Die Jüngeren versuchten zu schlittern, und hie und da griff eine mit etwas scheuem Seitenblick nach den Fenstern des Hauses, wohl auch nach einem Schneeball, eine fröhliche Kanonade zu beginnen. Da hörte man etwas lauter als gewöhnlich eine schlanke Blondine sagen: »Kinder«, Kinder ist eine sehr oft gebrauchte Anrede zwischen Backfischen, »sie ist reizend«. Als ob das Signal zum Sammeln geblasen wäre, so flogen jetzt die Köpfe aller größeren Mädchen nach der Seite der Sprecherin. Sie stand sofort von einem dichten Kreis umgeben, aus welchem immer wieder die Ausdrücke »entzückend«, »einzig«, »süß«, »zu lieb« zu hören waren. »Ja«, rief eine kleine, runde Braune, »es gibt nur eine Fräulein Feldwart. Oh, wie ist sie liebevoll und so anmutig. Stundenlang kann man ihr mit Spannung zuhören. Bei der alten Fräulein Klug wurde ich immer in der ersten Viertelstunde müde.« »Was weiß sie alles?« rief eine andere. »Wie erzählt sie? Wie schön singt sie?« Der Gegenstand dieser Begeisterung war die neue Lehrerin, Martha Feldwart, welche seit Ostern in die Schule der Frau W. für die alte, gebrechlich gewordene Fräulein Klug eingetreten war. Jetzt öffnete sich die Haustüre noch einmal und die schwärmerisch Verehrte erschien auf der Schwelle, in der Hand den Regenschirm und die Mappe mit den Zeichnungen, Noten und Büchern. Es war eine leichte, schlanke Gestalt mit einem feinen, ein wenig blassen Gesichte, dessen dunkle Augen in lieblicher Freundlichkeit leuchteten, als die jungen Mädchen sie umdrängten und von allen Seiten die Bitte ertönte: »Ach, lassen Sie mich Ihren Regenschirm tragen, Ihre Mappe, Fräulein Feldwart!« »Lasst es mir nur«, sagte sie mit angenehmer, herzlicher Stimme, »ich kann es ja doch nicht allen zugleich geben.« »Aber jeder ein kleines Stück, bitte, bitte«, fing der Chor noch einmal an, und die Kühnsten hatten sich schnell in Besitz der fraglichen Gegenstände gesetzt. »Trugt ihr Fräulein Klug auch immer die Mappe nach Haus?«, fragte Fräulein Feldwart. Die Kinder blickten sich an mit wunderlichen Gesichtern. Endlich sagte eine: »Ach, das hätten wir gar nicht gewagt. Sie sah immer so böse aus, Fräulein Feldwart.« »Oh«, erwiderte diese ernst, »sie ist gewiss immer recht müde und matt gewesen, die Arme. Wie schwer mag ihr der Unterricht bei ihren Schmerzen in letzter Zeit geworden sein? Nun hört, bis an die Ecke der Schustergasse dürft ihr mir die Sachen tragen, wenn ihr es durchaus wollt. Dann gebt ihr sie mir ohne Widerrede und lasst mich alleine nach Hause gehen.« Wenn Fräulein Feldwart so bestimmt sprach, war ihr nichts abzuhandeln, gar nichts, das wussten die Kinder. Die Schustergasse war schnell erreicht und mit herzlichem Gruße trennten sich Lehrerin und Schülerinnen. »Warum wir nicht weiter mitkommen sollen?« fragte die kleine braune Helene. »Ich glaube, ich weiß es«, rief die blonde Eva. »Es ist von wegen der Klug, die wohnt mit ihr in einem Hause.« »Hört«, fing jetzt Agnes mit leuchtenden Augen an, »mir fällt eben etwas zu Schönes ein. Sie ist noch so fremd hier. Wir müssen ihr zu Weihnachten ein Bäumchen putzen und jede von uns hängt eine kleine Arbeit daran.« Begeisterung und Zustimmung von allen Seiten. Welch neuer Stoff zur Unterhaltung! An jeder Straßenecke gab es vor der Trennung noch eine lange Konferenz. Und den Müttern wurde zu Hause kaum Zeit gelassen, sich nach der ungewöhnlichen Verzögerung des Heimwegs zu erkundigen. Bevor noch das sonst so ersehnte Vesperbrot angerührt wurde, waren sie überschüttet mit den schönen Weihnachtsplänen und die meisten von ihnen, froh über den beglückenden Einfluss der jungen Lehrerin, boten gerne die Hand zu ihrer Ausführung. Indessen hatte Martha Feldwart das bescheidene Haus erreicht und die beiden Treppen erstiegen, welche zu ihrer einfachen Wohnung führten. Angenehm überrascht, blieb sie einen Augenblick auf der Schwelle stehen. Das Feuer im Ofen brannte schon und verbreitete eine behagliche Wärme. Der Kaffeetisch war gedeckt und die kleine Kanne stand in der Ofenröhre. »Die gute Fräulein Klug«, rief die Eintretende gerührt, »da hat sie mal wieder alles für mich getan, trotz ihrer steifen Glieder.« Kaum hatte sie Hut und Mantel abgelegt, da eilte sie den Korridor entlang zum Stübchen der alten Kollegin, ihr Gruß und Dank für ihre Mühe und Sorgfalt zu bringen. Es war eine krumme, gebeugte Gestalt mit einem Angesichte voller Runzeln und Falten, die dort im Lehnstuhl ruhte, und da sie viel an Gliederschmerzen litt, trugen ihre Züge einen leidensvollen, grämlichen Ausdruck. Aber aus den Augen leuchtete es doch freundlich, als sie ihrer jungen Nachfolgerin die welke Hand entgegenstreckte. »Ich bin ja froh, Fräulein Martchen, wenn ich noch mal was tun darf«, erwiderte sie auf Marthas warmen Dank. »Sie sollten herüberkommen und den Kaffee mittrinken«, bat diese. »Lassen Sie mich, liebes Kind. Ich habe eben eine Lage gefunden, in welche ich es ohne Schmerzen aushalten kann. Und Sie müssen ja doch dann Hefte korrigieren. Da können Sie keine Gesellschaft gebrauchen.« »Ich sehe aber nachher noch einmal herein und helfe Ihnen ins Bett. Das darf ich doch.« »Gewiss«, lächelte die Alte. Und die Jüngere kehrte in ihr ungemein sauberes, gemütliches Zimmer zurück. »Ich will mir doch morgen Wolle mitbringen zu einem Tuch für Sie«, sagte sie leise. Schöne Adventszeit. Das Christkind ist nicht weit. Seine Liebe dringt durch Paläste und Hütten. Seine dienstbaren Geisterchen gehen von Haus zu Haus, von Herz zu Herz. Erwecken Liebesgedanken. Entzünden zu Liebestaten, groß und klein und alt und jung. Gar so schnell eilten Tage und Stunden dahin für alle die emsig schaffenden Hände. Der Christabend erschien, bevor man sich dessen versah. Es war kein freundlicher Tag mit strahlendem Sonnenschein über der weiß gekleideten Erde. Vom Morgen an tanzte der Schnee durch die Luft in so dichten Flocken, dass man kaum wenige Schritte weit sehen konnte. Der Wirbelwind jagte ihn, schlug ihn an die Fensterscheiben und trieb ihn den mühsam dahinschreitenden, vermummten Gestalten ins Gesicht, welche ihre letzten Weihnachtsbesorgungen machen wollten. Er warf an den Straßenecken Schneeberge auf, als wollte er allen Verkehr hindern und hemmen. Er entführte die leinenen Wände der Buden auf dem Weihnachtsmarkte. Und dort an der Ecke, wo sie seiner Gewalt am meisten ausgesetzt waren, stürzten mit großem Krachen zwei Honigkuchenbuden um. Der Besitzer schimpfte und rieb sich die Glieder, die etwas getroffen worden waren. Mit großem Hallo und Heisa eilte die Straßenjugend herbei, wühlte im Schnee und suchte verunglückte Honigkuchenmänner, Pfeffernüsse und Bonbons darunter hervorzuziehen. Der Mann wehrte, seine Frau drohte, aber es war ja Weihnachten. Ein sehr schlimmes Gericht erging nicht über die Eindringlinge, und manches arme Kind hielt in den kalten, dunkelroten Händchen mit strahlendem Angesichte ein süßes Beutestück. Auch Martha hatte sich gegen Abend wohl vermummt noch einmal hinausgewagt, mit einem Korb am Arme. Ihre Waschfrau war krank gewesen und erst seit wenigen Tagen wieder außer Bett. Ihr trug sie etwas Lebensmittel und selbstgestrickte Müffchen und Strümpfe für die Kinder hin. Viel konnte sie nicht erübrigen von ihrem kleinen Gehalt, aber es war ja Weihnachten. Da musste sie auch die Freude des Schenkens haben. Sie fand die Familie um ein Tannenbäumchen versammelt, an dem wenige Äpfel und Nüsse hingen und ein paar kleine Lichter brannten. Mit Jubel wurden ihre Gaben empfangen und die Danksagungen aller folgten ihr, als sie von da den weiteren Weg zum Vespergottesdienst antrat. Es war ein rechtes Kämpfen gegen Sturm und Wetter, aber es war ja Weihnachten. Von rechts und links, aus kleinen Gassen und breiten Straßen, eilten mit fliegenden Mänteln und Kleidern alte und junge Gestalten herbei. Und als die kleine Kirche mit den lichtübersäeten, liliengeschmückten Weihnachtsbäumen die Wanderer in ihren Friedenshafen aufnahm, als ihnen entgegenklang: Dies ist die Nacht, da mir erschienen des großen Gottes Freundlichkeit. Das Kind, dem alle Engel dienen, bringt Licht in meine Dunkelheit. Und dieses Welt- und Himmelslicht weicht 100.000 Sonnen nicht. Da verstärkte der Gegensatz von drinnen und draußen das selige Gefühl, beim Christkind geborgen zu sein, vor allem Weh und allem Leid des Lebens. Auch in Marthas empfängliches Herz drang der Strahl der Weihnachtssonne. Auch sie empfand tief, dass: Siehe, ich verkündige euch große Freude. Und erhoben und erquickt trat sie den Rückweg an. Er war weit leichter als der Hinweg, denn als hätte auch der Sturm die Nähe dessen gefühlt, dem Wind und Meer gehorsam sind. Es war ganz stille geworden draußen. Der Mond war durch die Schneewolken hindurchgebrochen. In seinem milden Lichte glänzten festlich die weißen Straßen und Dächer. Hin und wieder ward jetzt ein Fenster hell, und die Lichter des Christbaumes warfen ihren Schein hinaus auf die Straße. Es ist doch schade, dass ich mir kein Weihnachtsbäumchen geschmückt habe, dachte Martha, als sie die enge, wohlbekannte Treppe hinaufstieg. Sie zündete ihre Lampe an und wollte eben das vollendete Tuch für die alte Nachbarin aus der Kommode nehmen. Da hörte sie Flüstern und Schritte auf der Treppe. Sie öffnete die Türe, um zu leuchten. Aber der Schein einer Laterne glänzte ihr entgegen. Eine kleine, weiße Hand schloss energisch die Türe und eine liebliche junge Stimme sprach: »Ruhig drin geblieben, sonst bläst Ihnen das Christkind die Augen aus.« Dann erklang, von wohlbekannten Stimmen gesungen, ihr Lieblingsvers: »Fröhlich soll mein Herze springen, dieser Zeit, da vor Freud alle Engel singen. Hört, hört, wie in vollen Choren alle Luft laute ruft, Christus ist geboren.« Dann öffnete sich die Türe, und welcher Anblick war schöner. Der grüne, zierliche Baum mit brennenden Lichtern, goldenen Sternen und lieblichen Rosen oder die hellen Augen, die von der Kälte geröteten Wangen und strahlenden Gesichter ihrer heißgeliebten Kinder. Die Tränen stiegen der Überraschten in die Augen. Sie wusste selbst nicht, was ihr Herz jetzt am meisten bewegte, die himmlische oder die irdische Weihnachtsfreude. Und sie konnte anfangs gar nichts weiter sagen als: »Meine Kinder, meine lieben Kinder!« Und eine der zarten Mädchengestalten nach der anderen in ihre Arme und an ihr Herz ziehen. Aber diese wünschten jetzt noch etwas anderes. Martha sollte auch die Arbeiten ihrer fleißigen Hände bewundern und sich über jedes der kleinen Geschenke einzeln freuen. Sie tat es so gerne, aber mitten in dem fröhlichen Betrachten durchzuckte sie der Gedanke: »Ach, meine Klug, meine arme Klug!« Und die Kinder wussten nicht, warum sie auf einmal so still und nachdenklich zwischen ihnen stand und ein so wehmütiger Schatten über das Angesicht flog, dessen wechselnden Ausdruck ihre kindliche Liebe sonst so wohl verstand. »Liebe Kinder«, sagte Martha endlich, »wollt ihr mich nun ganz, ganz glücklich machen?« Alle Augen hingen voll Spannung an ihren Lippen. »Seht, neben mir wohnt Fräulein Klug. Die hat nicht nur euch, sondern schon vor euch eure Mütter unterrichtet und hat viel, viel mehr Anspruch auf eure Dankbarkeit als ich. Nicht wahr? Wir tragen ihr das Weihnachtsbäumchen hinüber. Was gar nicht für sie passt, das nehme ich mir herunter. Aber die warmen Müffchen und den Ohrenwärmer und einiges andere, das lassen wir hängen. Ist's euch so recht?« Ach nein, es war ihnen gar nicht recht. Sie sahen recht niedergeschlagen und traurig aus. »Sie sorgt für mich wie eine Mutter und«, hier wurde Marthas Stimme unsicher, »ich werde auch mal alt und kränklich sein. Da wurde es unruhig in den jungen Herzen und Gewissen. Und als die blonde Eva schüchtern sagte, ja, wenn es Ihnen so die meiste Freude macht, Fräulein Feldwart, da stimmten die anderen getröstet ein. Die Jugend ist elastisch. Die Kinder halfen nun selbst auswählen, was hier bleiben und was hinübergebracht werden sollte, und gingen gern auf Marthas Wunsch ein, dass vor Fräulein Klugs Türe nicht nur der erste Vers des schönen Weihnachtsliedes, sondern auch der 7. und der 9. gesungen werden sollte. Das wurde denn auch sehr schön ausgeführt, denn Marthas klare, sichere Stimme leitete den Gesang. Fasst ihn wohl, er wird euch führen an den Ort, dahin fort, euch kein Kreuz wird rühren. Das war der Schluss. Drinnen war's ganz still geblieben. Leise klopfte Martha und öffnete vorsichtig. Da stand Fräulein Klug mitten im Zimmer, hielt sich an die Lehne ihres Stuhles. Gewaltiger Kampf war in ihren Zügen, aber mit finster abweisendem Blicke sah sie auf die Kinder und den geschmückten Baum. Es fühlten in diesem Augenblick alle, Martha am tiefsten, dass sie der Einsamen ein zweifelhaftes Glück bereiteten, und keines konnte sogleich eine passende Anrede finden. Fräulein Klug zeigte mit ihren dünnen Fingern auf Martha. Sie hat es euch gesagt, und der Baum ist für sie, und in eure Gedanken ist das nicht gekommen. Die arme Martha wurde blass und rot und kämpfte mit den Tränen. Konnte denn, was der heiße Wunsch ihres Herzens ihr schneller eingegeben hatte, als sie sonst Entschlüsse zu fassen pflegte, wirklich so schlimm sein in seiner Wirkung? Wie schwer ist es, in solchen Lagen das befreiende Wort zu finden? Mitunter lehrt es die Liebe. Evas Auge hatte fest an dem Gesicht der geliebten Lehrerin gehangen. Jetzt zog tiefes Rot über ihre Wangen. Sie trat zu Fräulein Klug und sagte mit inniger Stimme, »Es war freilich sehr schlimm, liebes Fräulein, dass es uns erst gesagt werden musste. Wir wissen aber jetzt, dass wir sehr undankbar gewesen sind. Bitte, vergeben Sie es uns am heiligen Weihnachtsabend und nehmen Sie unser Bäumchen freundlich an, von uns oder von Fräulein Feldwart, von wem Sie es lieber wollen.« Da ging eine große Bewegung über das alte Gesicht. »Nein, Kinder, das Bäumchen, das habt ihr für Martha geputzt, das soll ihr Stübchen schmücken in den Feiertagen. Ich komme schon hinüber und sehe es mir an. Aber singt mir dann das schöne Lied noch einmal. Das wird mir wohltun.« Der milde Ton ermutigte die Kinder. Sie wurden jetzt ganz eifrig im Zureden. »Aber die Honigkuchen müssen Sie nehmen. Meine Mutter hat sie selbst gebacken. Und Fräulein Feldwart hat die andere Hälfte. Und die Müffchen. Und die warmen Handschuhe.« Das alte Herz war erweicht. Dies und jenes nützliche Stück blieb in ihren Händen. Teils konnte sie den bittenden Kinderaugen nicht widerstehen, teils nahm sie es ihrer jungen Gefährtin zuliebe. Nun ward das schöne Lied noch einmal gesungen. Das alte Fräulein gab ernst, aber freundlich jedem Kinde die Hand. Der Tannenbaum wurde wieder in Marthas Zimmer getragen. Dann eilte das junge Volk nach Hause, dem eigenen Weihnachtsbaum und der Bescherung der Eltern entgegen. Martha aber ging mit ihrem Tuche noch einmal zu ihrer alten Freundin hinein. Als sie es ihr um die Schultern legte, fiel aus dem jungen Auge eine Träne auf die alte, runzelige Hand. Sie sprachen beide nicht. Martha setzte sich auf einen Schemel der Alten zu Füßen. Diese legte ihre Hand auf den reichen, braunen Scheitel, und erst nach einer Weile sagte sie: »Ich war recht schlecht. Es war ja so natürlich, und Sie meinten es so gut, Martchen. Aber es ist auch schwer, wenn man einmal jung war und tüchtig und geliebt. Und nach fühlt man, dass die Kräfte schwinden und dass man seinen Platz nicht mehr ausfüllen kann. Wenn man dann beiseite geschoben wird und vergessen, da gibt es einen harten Kampf um Demut und Geduld und um Liebe. Gott schenke Ihnen ein leichteres Los, mein liebes Kind.« Marthas Herz war zu voll zum Reden. Der Mond schien ins Zimmer. Sie saßen beide eine Viertelstunde still in seinem milden Lichte. Da hörte Martha die alte Freundin leise sagen: »Fasst ihn wohl. Er wird euch führen an den Ort, dahin fort, euch kein Kreuz wird rühren.« Sie merkte, dass ihre Seele dahingegangen war, wo man des Menschen Trostes gern entbehrt und am liebsten allein ist. So ging sie hinüber in ihr Stübchen. Die Lichter am Tannenbaum brannten noch, sie waren aber sehr kurz geworden. Mitunter entzündeten sich einzelne Tannennadeln und sandten ihren einzigen lieben Weihnachtsduft durch das Zimmer. Wem bringt dieser Duft nicht die süßesten Bilder aus seiner Jugendzeit mit? Martha saß mit gefalteten Händen. Ihr Herz war bewegt. Süße und schmerzliche Gedanken zogen durch ihre Seele. Die Erinnerungen ihres ganzen Lebens gingen an ihrem inneren Auge vorüber. Die Gedanken haben schnellere Flügel als Wolken und Winde. Eine kurze halbe Stunde genügte für die Reise durch ihr Leben. Wir, meine liebe junge Leserin, gebrauchen längere Zeit, wenn wir sie auf derselben begleiten wollen. Und ich bitte dich dazu um deine freundliche Aufmerksamkeit und um ein wenig Geduld. Ende von Das Weihnachtslied von Lina Walter, Einleitung.